Abschnitt 10 aus Nicholas Nickleby, Band 4, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 36. Kapitel. Ein vertrauliches Kapitel, in welchem von Familienangelegenheiten gehandelt und gezeigt wird, wie Mr. Kenwicks in eine heftige Aufregung versetzt wurde und wie Mrs. Kenwicks so wohl war, als man erwarten konnte. Es mochte etwa 7 Uhr abends sein und wurde dunkel in den engen, nach Golden Square führenden Straßen, als sich Mr. Kenwicks mit einem ledernen Handschuhe versah, mit wichtiger Miene und in großer Gemütsbewegung die Treppe hinunterging, den Türklopfer sorgfältig umwickelte und sodann quer über die Straße schritt, um zu erforschen, wie sich das Haus nunmehr von der anderen Seite ausnähme. Überzeugt, dass in seiner Art nichts besser aussehen konnte, ging er wieder hinein und verschwand. Die Sache an und für sich selbst betrachtet, hatte Mr. Kenwicks keinen wichtigeren Grund, sich die Mühe zu geben, gerade diesen Türklopfer zu umwickeln, als er gehabt haben würde, zur Umwicklung des Türklopfers eines 10 Meilen entfernt wohnenden Edelmanns oder Gentlemans, weil die Tür des von ihm bewohnten Hauses zur größeren Bequemlichkeit der zahlreichen Mieter fortwährend offen stand und der Klopfer niemals gebraucht wurde. Die Leute im 1., 2. und 3. Stockwerke hatten ihre besonderen Glockenzüge. Zu den noch höher Wohnenden kam niemand. Wer zu denen im Erdgeschoss wollte, brauchte nur geradezu hineinzugehen, und zur Küche führten die Aria-Tritte und ein besonderer Eingang. Angesehen also die Notwendigkeit und Nützlichkeit, war Mr. Kenwicks Klopfer umwickeln vollkommen unbegreiflich. Türklopfer können jedoch zu anderen Zwecken als bloß utilitarischen umwickelt werden, wovon der vorliegende Fall den klaren Beweis lieferte. Es gibt gewisse Formen und Bräuche der Höflichkeit und des feineren Lebens, die in der zivilisierten Welt beobachtet werden müssen, wenn die Menschheit nicht in ihre ursprüngliche Barbarei zurücksinken soll. Nie hat eine gentile Dame Wochen gehalten. Ja, es ist ein gentiles Wochenbett rein unmöglich ohne das begleitende Symbol eines umwickelten Türklopfers. Mrs. Kenwicks war eine auf Gentilität einigen Anspruch machende Dame. Mrs. Kenwicks hielt Wochen und Mr. Kenwicks wickelte daher den stummen Türklopfer seiner Haustür in einen ledernen Handschuh. »Ich weiß noch nicht recht«, sagte Mr. Kenwicks, als er seinen Hemdekragen ordnend langsam die Treppe hinaufging, »ob ich's nicht in die Blätter rücken lasse, da es ein Knabe ist.« Die Rätlichkeit dieses Schrittes und die Sensation, welche er bei der Nachbarschaft machen würde, erwägend, begab sich Mr. Kenwicks in sein Wohnzimmer, in welchem verschiedene sehr kleine Diminutiv-Garderobestücke am Feuer hingen, und Mr. Lumbee, der Doktor, das Kindlein auf den Armen tanzen ließ, nämlich das alte Kindlein, nicht das neue. »Ein herrlicher Knabe, Mr. Kenwicks«, sagte Mr. Lumbee, der Doktor. »Halten Sie ihn dafür, Sir«, versetzte Mr. Kenwicks. »Ich habe in meinem ganzen Leben keinen herrlicheren gesehen«, sagte der Doktor, »sah niemals ein solches Kind.« Es ist höchst angenehm zu erwägen und schließt eine vollständige Widerlegung derjenigen in sich, welche die allmähliche Entartung des menschlichen Geschlechts behaupten, dass jedes Kind, welches zur Welt geboren wird, schöner ist als das Letztgeborene. »Ich sah niemals ein solches Kind«, sagte Dr. Lumbee. »Morlina war ein schönes Kind«, bemerkte Mr. Kenwicks, als wenn das, was der Doktor gesagt hatte, einen indirekten Angriff auf Mr. Kenwicks Familie enthielte. »Es waren lauter prächtige Kinder«, sagte Mr. Lumbee und fuhr fort, das Kindlein mit gedankenvollen Mienen auf den Armen zu wiegen. Ob er erwog, unter welchem Titel er den Ansatz für das Wiegen am besten auf die Rechnung bringen könnte, war ihm selbst am besten bekannt. Während der kurzen Unterredung ihres Vaters mit dem Doktor hatte Miss Morlina als älteste Tochter und Repräsentantin ihrer Mutter, so lange dieselbe zu Bette lag, die drei jüngeren Miss Kenwicks ohne Aufhören gezaust, welches von großer Überlegung und kindlicher Zärtlichkeit zeugende Verfahren Mr. Kenwicks Tränen der Rührung entlockte und ihn veranlasste zu erklären, dass das Kind am Verstande und Benehmen eine erwachsene Frau sei. »Sie wird ein Schatz sein für den Mann, den sie heiratet, Sir«, sagte Mr. Kenwicks halb beiseite. »Ich glaube, sie wird über ihren Stand heiraten, Mr. Lambie.« »Ich würde mich ganz und gar nicht darüber wundern«, antwortete der Doktor. »Sie haben sie wohl noch nie tanzen gesehen, Sir?« fragte Mr. Kenwicks. Der Doktor verneinte. »Oh«, fuhr Mr. Kenwicks in einem Tone fort, als ob er ihn von Herzen bemitleidete, »dann wissen Sie auch nicht, was sie vermag.« Während dieser ganzen Zeit hatte ein großes Laufen in das anstoßende Zimmer und aus demselben stattgefunden. Die Tür ward wohl 20-mal in der Minute sehr leise geöffnet und wieder verschlossen, denn Mrs. Kenwicks bedurfte notwendigerweise Ruhe. Und das neugeborene Kindlein war einigen Dutzend Abgesandtinnen einer Schar auserlesener Freundinnen gezeigt worden, welche sich auf der Flur und vor der Haustür versammelt hatten, um das vorkommende Ereignis allseitig zu erörtern. Die Aufregung erstreckte sich in der Tat auf die ganze Straße und man bemerkte vor vielen Häusern hier zwei oder drei und dort vier oder fünf Damen, einige derselben in dem delikaten Zustande, in welchem sich Mrs. Kenwicks zuletzt im Publikum gezeigt hatte, die einander ihre Erfahrungen bei ähnlichen Vorfällen mitteilten. Zwei oder drei gewannen großes Ansehen dadurch, dass sie schon vorgestern genau vorhergesagt hatten, wann der Zeitpunkt eintreten würde, und andere erzählten, dass sie gleich gewusst hätten, wie die Sachen ständen, als sie Mr. Kenwick ganz blass aus dem Hause treten und in der Straße hätten hinuntereilen sehen. Einige sagten dies und andere sagten das, aber alle sprachen zugleich und alle stimmten in zwei Punkten überein. Erstlich darin, dass es sehr verdienstlich und höchst preiswürdig von Mrs. Kenwicks wäre, getan zu haben, wie sie getan, und zweitens darin, dass es nie einen so kundigen und geschickten Doktor gegeben hätte als den Dr. Lambie. Dr. Lambie befand sich unterdessen, wie wir berichtet haben, in Mr. Kenwicks Familienzimmer, tändelte mit dem nächstjüngsten Kinde und unterhielt sich mit dem Vater. Er war ein starker, rot und bieder aussehender Mann mit keinem der Rede werten Hemdekragen und einem seit 24 Stunden nicht abgenommenen Barte. Denn Dr. Lambie war beliebt und die Nachbarschaft fruchtbar, und seit den letzten 48 Stunden waren nicht weniger als noch drei Türklopfer einer nach dem anderen umwickelt worden. »Dies macht nun sechs, Mr. Kenwicks«, sagte Dr. Lambie. »Sie werden mit der Zeit eine artige Familie haben, Sir.« »Ich sollte meinen, sechs wäre fast genug, Sir«, erwiderte Mr. Kenwicks. »Pah«, rief der Doktor aus, »Torheit, nicht halb genug.« Der Doktor lachte nach diesen Worten, aber doch nicht halb so viel, als eine verheiratete Freundin von Mrs. Kenwicks, die soeben aus dem Wöchnerinnenzimmer getreten war, um Bericht zu erstatten und ein wenig Branntwein mit Wasser zu nippen und den Scherz des Doktors für einen der besten zu halten schien, welche jemals gemacht worden waren. »Sie sind nicht ganz vom Glücke abhängig«, bemerkte Mr. Kenwicks, seine zweite Tochter auf den Schoß nehmend, »Sie haben eine Erbschaft zu erwarten.« »Was Sie sagen«, versetzte Dr. Lambie. »Und ich glaube, eine sehr gute, nicht wahr?«, fragte die verheiratete Dame. »Nun, Ma'am«, erwiderte Mr. Kenwicks, »es kommt mir so eigentlich nicht zu, mich näher darüber zu erklären. Es würde mir nicht anstehen, mich eines oder des anderen Mannes zu rühmen, mit welchem ich die Ehre habe, verwandt zu sein. Indes möchte ich wohl so viel sagen können, setzte Mr. Kenwick mit erhobener Stimme hinzu, dass meine Frau, ich meine, dass meine Kinder, ein jedes vielleicht auf 100 Pfund oder so etwas rechnen können, vielleicht auf mehr, auf so viel aber gewiss. »Ein sehr artiges kleines Vermögen«, bemerkte die verheiratete Dame. »Meine Frau hat Anverwandte«, fuhr Mr. Kenwick fort, nahm eine Prise von dem Doktor an und nieste darauf stark, denn er war nicht daran gewöhnt, »die wohl ihre 1000 Pfund nachlassen könnten und dennoch nicht betteln zu gehen brauchten.« »Ah, ich weiß, wen Sie meinen«, sagte die verheiratete Dame kopfnickend. »Ich habe keinen Namen genannt und gedenke auch keinen zu nennen«, versetzte Mr. Kenwicks mit sehr wichtiger Miene. »Viele Freunde von mir haben indes in diesem selbigen Zimmer einen Anverwandten meiner Frau gesehen, der jeder Gesellschaft Ehre machen würde. Mehr kann ich nicht sagen.« »Ich sah ihn«, sagte die verheiratete Dame mit einem Blick nach Dr. Lambie. »Es ist natürlich sehr wohltuend für meine Gefühle als Vater«, fuhr Mr. Kenwicks fort, »von einem solchen Manne meine Kinder küssen und beachten zu sehen. Es ist natürlich sehr wohltuend für meine Gefühle als Mann, diesen Mann zu kennen. Es ist natürlich sehr wohltuend für meine Gefühle als Gatte, diesen Mann mit diesem Ereignisse bekannt zu machen.« Nachdem Mr. Kenwick seine Gedanken mit diesen Worten ausgesprochen hatte, ordnete er seiner zweiten Tochter Flachsflechten und empfahl ihr, sie möchte ein gutes Mädchen sein und auf das hören, was ihre Schwester Morlina sagte. »Sie wird ihrer Mutter mit jedem Tage ähnlicher«, bemerkte Mr. Lambie, der plötzlich von einer enthusiastischen Bewunderung Morlinas ergriffen wurde. »Nicht wahr?« stimmte die verheiratete Dame ein. »Was ich immer sage, was ich immer gesagt habe, sie ist ihr wahrhaftiges Konterfei.« Und sobald die verheiratete Dame die allgemeine Aufmerksamkeit auf die fragliche junge Dame gelenkt hatte, benutzte sie die Gelegenheit, abermals ein wenig oder vielmehr nicht wenig Branntwein mit Wasser zu nippen. »Ja, Ähnlichkeit ist vorhanden«, hub Mr. Kenwicks nach einigem Besinnen an. »Doch was für ein Frauenzimmer war meine Frau, ehe ich sie heiratete? Gütiger Himmel, welch ein Frauenzimmer!« Mr. Lambie schüttelte mit großer Feierlichkeit den Kopf, wie um anzudeuten, er glaube, Mrs. Kenwicks müsste ein Wunder von Schönheit gewesen sein. »Feen? Pah! Feen waren nichts gegen sie«, rief Mr. Kenwicks aus. »So leicht war ihr Gang, und welche Manieren, so munter und scherzhaft und doch so streng schicklich. Und nun erst ihre Figur. Es ist nicht allgemein bekannt«, Mr. Kenwick ließ hier die Stimme sinken, »aber ihre Figur war zu der Zeit so berühmt, dass die Britannia des Hotels in der Hathaway-Straße nach ihr gemalt wurde.« »Wir müssen aber auch ihrem jetzigen Aussehen Gerechtigkeit widerfahren lassen«, sagte die verheiratete Dame. »Sieht sie wohl aus wie eine Mutter von 6 Kindern?« »Man würde jedermann auslachen, der sie dafür ansähe«, fiel der Doktor ein. »Sie sieht mehr wie ihre eigene Tochter aus«, fuhr die verheiratete Dame fort. »Weit mehr«, pflichtete der Doktor bei. Mr. Kenwicks war im Begriff, noch einige Bemerkungen wahrscheinlich zu noch mehrerer Unterstützung dieser Ansicht zu machen, als eine zweite verheiratete Dame, welche gekommen war, um Mrs. Kenwicks Mut einzusprechen und aus dem Wege räumen zu helfen, was es an Speise und Trank etwa geben möchte, den Kopf hereinsteckte, und Mr. Kenwicks meldete, dass ein Herr da sei, der ihn in sehr dringenden Angelegenheiten zu sprechen wünschte. Mr. Kenwicks glaubte, seinen distinguierten Anverwandten schon vor sich stehen zu sehen, befahl Morlina, den Herrn sogleich heraufzuführen, und nach einigen Augenblicken trat Nicholas ein. »In aller Welt, Mr. Johnson, wie befinden Sie sich?« rief ihm Mr. Kenwicks entgegen. Nikolas reichte ihm die Hand, küsste seine vormaligen Schülerinnen nach der Reihe, übergab Molina ein großes Paket Spielsachen zur Aufbewahrung, verbeugte sich vor dem Doktor und den verheirateten Damen und erkundigte sich nach Mrs. Kenwicks so teilnehmend, dass es der Wärterin, welche hereingekommen war, um eine gewisse geheimnisvolle Mischung in einem Näpfchen am Feuer zu wärmen, an die innerste Herzkammer ging. »Ich würde mich gar nicht entschuldigen können, Sie unter solchen Umständen zu belästigen«, sagte Nikolas. »Allein ich hörte nicht eher als hier im Hause davon und bin jetzt so sehr beschäftigt, dass ich hätte fürchten müssen, erst nach mehreren Tagen wiederkommen zu können.« »Sie kommen durchaus nicht ungelegen, Sir«, entgegnete Mr. Kenwicks. »Ich hoffe doch, dass die Lage meiner Frau kein Hindernis sein wird, dass wir ein wenig miteinander plaudern.« »Sie sind sehr gütig«, sagte Nikolas. In diesem Augenblicke proklamierte eine dritte verheiratete Dame, dass das neugeborene Kindlein angefangen habe zu essen wie ein Daus, worauf die ersten beiden verheirateten Damen tumultuarisch zu der Wöchnerin hineindrängten, um es dabei zu beobachten. »Die Veranlassung meines Besuchs«, fuhr Nikolas fort, »ist die, dass ich versprochen habe, eine Bestellung an Sie auszurichten. Ich bin schon seit einigen Tagen wieder in London, konnte es jedoch nicht eher möglich machen.« »Oh, es tut gar nichts, Sir«, sagte Mr. Kenwicks, »aber in aller Welt, wer kann Ihnen eine Bestellung an mich aufgetragen haben, da ich außerhalb Londons niemand kenne?« »Miss Petowker.« »Ah, Miss Petowker, es wird meiner Frau viel Vergnügen machen, von ihr zu hören. Henrietta Petowker, wie wunderbar es sich in der Welt fügt, dass Sie mit ihr zusammentreffen mussten, wie merkwürdig!« Sobald die vier Miss Kenwicks ihre alte Freundin nennen hörten, versammelten sie sich mit offenen Augen und Munde um Nikolas. Auch Mr. Kenwicks verriet einige Neugier, aber durchaus keine Unruhe oder Bangigkeit. »Was mir aufgetragen ist, bezieht sich auf Familienangelegenheiten«, sagte Nikolas zögernd. »Tut ganz und gar nichts«, erwiderte Mr. Kenwick Mr. Lambie anblickend, der sich so unbedacht des kleinen Lillywick angenommen hatte und jetzt niemand geneigt fand, ihn von seiner kostbaren Bürde zu befreien. »Lauter gute Freunde!« Nikolas hustete ein paar Mal und schien in Verlegenheit darüber zu sein, wie er fortfahren sollte. »Henrietta Petowker befindet sich in Portsmouth«, half Mr. Kenwicks ein. »Ja«, versetzte Nikolas, »und Mr. Lillywick gleichfalls.« Mr. Kenwicks erblasste, fasste sich jedoch bald wieder und bemerkte, auch das wäre ein merkwürdiges Zusammentreffen. »Mein Auftrag rührt von ihm her«, fuhr Nikolas fort. Mr. Kenwicks atmete freier. Der Steuererheber wusste, in was für Umständen seine Nichte sich befand, und ließ ohne Zweifel sagen, dass man ihn mit genauerer Kunde versehen möge. Und wie gütig war das von ihm, wie sehr sah es ihm ähnlich. »Ich soll Sie von ihm auf das Herzlichste grüßen«, sagte Nikolas. »Ich bin ihm sehr dankbar. Euer Großonkel Lillywick, lieben Kinder«, fiel Mr. Kenwick den Töchtern herablassenderweise erläuternd ein. »Auf das Herzlichste grüßen«, wiederholte Nikolas, »und ihnen sagen, dass er nicht Zeit gehabt hätte zu schreiben, dass er sich aber mit Miss Petowker verheiratet hätte.« Mr. Kenwick sprang mit einem versteinerten Blicke auf, fasste seine zweite Tochter bei den Flachsflechten und verhüllte sein Gesicht mit dem Taschentuche. Morlina sank steif und starr in den Kinderstuhl, wie sie ihre Mutter bei Ohnmachten hatte hinsinken sehen, und die anderen beiden kleinen Kenwicks schrien laut auf. »Meine Kinder, meine betrogenen, schändlich beraubten Kinder«, rief Mr. Kenwicks in seinem gerechten Zorne eine solche Gewalt anwendend, dass er das zweite seiner beraubten Kinder an der Flachsflechte auf die Zehen emporhob und einige Augenblicke in dieser Attitüde erhielt. Schurke, Esel, Verräter!« »Um des Himmels willen«, rief die Wärterin, »was machen Sie denn für einen Lärmen?« »Schweigen Sie, Frauenzimmer«, herrschte Mr. Kenwigs. »Ich will und werde aber nicht schweigen«, entgegnete die Wärterin. »Schweigen Sie selbst, Mr. Kenwigs. Denken Sie denn gar nicht an Ihr Kind?« »Nein«, sagte Mr. Kenwigs. Schämen Sie sich«, rief die Wärterin. »Pfui, Sie unnatürlicher Rabenvater!« »Mag es sterben«, rief Mr. Kenwigs von seinem Zorne fortgerissen. »Mag es sterben. Es hat nichts, hat keine Erbschaft zu hoffen. Wir brauchen hier keine Kinder. Bringen Sie sie fort in das Findelhaus mit Ihnen.« Mit diesen bedrohlich schrecklichen Bemerkungen warf sich Mr. Kenwigs trotzig auf einen Stuhl, und die Wärterin eilte in das anstoßende Zimmer und kehrte mit einer Flut von Matronen zurück, welche erklärten, Mr. Kenwigs hätte gotteslästerlich gegen seine Familie gesprochen und müsste verrückt und rasend sein. Der äußere Schein war Mr. Kenwigs allerdings nicht günstig, denn seine Anstrengung, mit solcher Heftigkeit und doch in einem Tone zu sprechen, dass seine Wehklagen nicht von seiner Frau gehört würden, hatten die Folge gehabt, dass er ganz schwarz im Gesichte geworden und die Aufregung des Tages und ein ungewöhnlich reichlicher Genuss verschiedener Herzstärkungen zur Feier desselben hatten bewirkt, dass sein Antlitz sehr geschwollen und seine Blicke ziemlich stier waren. Als indes Nikolas und der Doktor, die sich anfangs leidend verhalten, weil sie stark gezweifelt hatten, ob sich Mr. Kenwigs nicht wütiger gebärdete, als er eigentlich wäre, dazwischen traten und die Veranlassung seines Benehmens offenbarten, verwandelte sich die Entrüstung der Matronen in Mitleid, und sie baten ihn nunmehr sehr gerührt, dass er ruhig zu Bett gehen möchte. Die Aufmerksamkeiten, hob Mr. Kenwigs wehmütig umherblickend wieder an, die Aufmerksamkeiten, die ich dem Manne erwiesen habe, die Austern, die er in diesem Hause gegessen, die Flaschen Ales, die er hier getrunken hat. »Ja, es ist schrecklich und fürwahr kaum zu ertragen«, sagte eine der verheirateten Damen, »aber denken Sie an Ihre liebe, gute Frau.« »Und an das, was sie erst heute ausgestanden hat«, riefen viele Stimmen. »Die Geschenke, die ihm gemacht sind«, fuhr Mr. Kenwigs fort, »die Pfeifen, die Schnupftabakdosen, ein paar Gummigaloschen, die 6 Schillinge und 6 Pence kosteten.« »Ja, es ist schauderhaft«, riefen sämtliche Matronen, »aber seien Sie nur ohne Sorgen, es wird ihm schon alles zu Hause kommen.« Mr. Kenwigs sah die Damen mit düsteren Blicken an, als wenn er es weit lieber sähe, dass ihm alles wieder zu Hause käme, allein er sagte nichts, stützte den Kopf auf die Hand und verfiel in eine Art Halbschlummer. Die Matronen fingen wieder an zu beraten, ob es nicht angemessen wäre, den guten Mann zu Bett zu bringen, indem sie bemerkten, es würde am folgenden Morgen besser mit ihm sein. Sie wüssten es, wie angegriffen manche Ehemänner wären, wenn sich ihre Frauen in Mrs. Kenwigs Zustande befänden. Es machte ihm sehr viel Ehre. Er brauchte sich deshalb durchaus nicht zu schämen, und sie sähen einen Mann sehr gern so, denn es bewiese sein gutes Herz. Eine Dame führte als einen die vorkommenden Umstände erläuternden Fall an, dass ihr Gatte bei ähnlichen Ereignissen vor Angst häufig ganz hirnverwirrt wäre und dass es einmal nach der Geburt ihres kleinen Johnny fast 1 Woche gedauert hätte, ehe er wieder zu Verstande gekommen, und dass er während der ganzen Zeit auf eine Weise, dass es jedermann zu Herzen gegangen wäre, geschrien hätte, »Ist es ein Knabe? Ist es ein Knabe?« Endlich verkündigte Morlina, die es ganz vergessen hatte, dass sie in Ohnmacht gesunken war, weil sie sah, dass sie nicht beachtet wurde, dass das Bett für ihren unglücklichen Vater bereit sei und Mr. Kenwigs, nachdem er seine 4 Töchter durch den heftigen Druck seiner Umarmung halb erstickt hatte, ließ sich von dem Doktor und Nikolas hinaufführen. Nikolas verweilte bei ihm, bis er sehr komfortabel schnarchte, leitete die Verteilung der Spielsachen und entfernte sich. Die Matronen folgten ihm eine nach der anderen, mit Ausnahme von 6 oder 7 besonderen Freundinnen, welche die ganze Nacht zu bleiben beschlossen hatten. Die Lichter im Hause verschwanden allmählich. Das letzte Bulletin lautete dahin, dass sich Mrs. Kenwick so wohl befände, als zu erwarten wäre, und die ganze Familie war ihrer Nachtruhe überlassen. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. Oktober 2024.